In Baden, in Baden bei Stuttgart Stammheim. Da steht ein neuer Justizpalast. Der ist Bomben und Granaten sicher und liegt gleich gegenüber vom Knast. In Baden bei Stuttgart Stammheim, Stahlbeton und graue Wand. Bewacht von Maschinen, Pistolen und Stacheldraht davor gespannt. Mit Panzern, Helikoptern und Gewehren und von allen Seiten bewacht. Vier Gefangenen in Einzelhaft, denen wird dort der Strafprozess gemacht. Für die Sicherheit von Recht und Richter. 4 bis 5 Millionen zahlten sie dafür. Ein Riesenklotz aus Stahlbeton mit einer kleinen Tür. Gehst du jemals durch diese Pforte, wirst du gefiltert wie Kaffee. 5-mal gescheckt und abgetastet, vom Schädel bis zum Zeh. Mit Strafgesetzbuch und Sonderparagraphen setzen Staatsanwalt und Richter alles dran. Wie man aus politischen Gefangenen Banditen und Mörder machen kann. Prinzig oder Burbach heißen, ob Richter oder Staatsanwalt, der Urteilsspruch ist schon im Voraus gefällt von den Mächtigen der Staatsgewalt. Eine Münze, die hat 2 Seiten, siehst du die eine, siehst du die andere nicht. In Stammheim wird die Wahrheit eingemauert, denn erfahren sollst du sie nicht. Im Knast, da verreckte so mancher, da halfen weder Arzt noch Rechtsanwalt. In dem Totentrakt, in der Einzelhaft, wirst du auch ohne die Todesstrafe kalt. Die Strafe vom Leben zum Tode, die gibt's im Strafgesetzbuch nicht. Im Totentrakt, in der Einzelhaft, bist du ohne Leiche, doch gestorben bist du nicht. Die unserem Arbeitsplatz erpressen, die uns die Knete aus der Tasche ziehen, denen wird niemals und nimmer ein Gerichtsprozess in Stammheim blühen. die sich selber die Gehälter geben, mit geklauten Millionen auf der Bank. Die werden niemals in Stammheim an der Isolierungsfolter krank. Das Recht und die Paragraphenordnung, das kann für uns nur wie eine Dreschmaschine sein. Damit dreschen sie uns die Kräte aus der Tasche und uns selber kurz und klein. Hast du dein Leben lang geackert und geschuftet, bist du immer noch so arm wie eine Maus und erreichst du mal dein Rentenalter, dann siehst du wie eine Vogelscheuche aus.